Wir bringen heute ein Hörspiel des Kölner Wortsong-Künstlers, des Lyrikers und vielleicht einzigen deutschen Beat-Poeten Rolf-Dieter Brinkmann. Der Kölner Autor, der fast im Alleingang in Deutschland einen literarischen Untergrund etablieren wollte, starb 1975, erst 35-jährig, bei einem Autounfall in London. Heiner Müller nannte ihn einmal das einzige Genie in der westdeutschen Literatur. Brinkmann sah sich in der Tradition der amerikanischen Beat-Poeten. Und er brachte damals die erste große Anthologie über die in Deutschland gänzlich unbekannte amerikanische Untergrundszene heraus, Acid. Mehrere Texte Brinkmanns wurden Hörspiele. Der Regisseur Ulrich Gerhardt hat sich über Jahre mit dem Werk Rolf-Dieter Brinkmanns auseinandergesetzt. Im Deutschlandfunk haben wir bereits mehrfach seine Textcollage Schnitte gesendet, basierend auf dem Tagebuch Brinkmanns aus der Zeit seines Aufenthalts in der Villa Massimo. Diesmal bringen wir das erste Hörspiel, das Ulrich Gerhardt 1973 mit Brinkmann realisierte. Auch hier wieder eine Collage aus Eindrücken in einer Stadt, Reflexionen, kurze autobiografischen Splittern, Brieffragmenten, Buchzitaten, Erzählungspartikeln. Hören Sie nun Besuch in einer sterbenden Stadt von Rolf-Dieter Brinkmann in einer Realisation von Ulrich Gerhardt. Sie hören eine historische Produktion des WDR aus dem Jahre 1973. Für aufmerksame Hörer noch ein Hinweis: immer wieder auftretende Knackser sind beabsichtigt. Der Körper wurde nach hinten gerissen und die Bewegung war taumelig, als würde sich in dem Mann ein mageres, struppiges Tier plötzlich hungrig sträuben, ehe die Gestalt dann gegen Stoßstange und Motor des geparkten Wagens in der Seitenstraße fiel und in sich zusammensank. Es kamen einige Versuche zu sprechen, etwas zu sagen, wobei sich das Gesicht in ein schmieriges, höhnisches Grinsen verzog und das wie das Gesicht eines zweiten, anderen war, der sich umdrehte und dann fortging. Lautlos wie das gespenstische Lächeln eines Filmschauspielers, das in Fetzen an einem stehengelassenen, urinzerfressenen, löchrigen Bauzaun in der Vorstadt hängt. Bei jedem Laut, das dieses Grinsen ausstieß, kam ein kurzer Stoß Blut mit hoch und fiel spritzend auf die Weste und Hose und vermengte die Uhrkette, Perlmutterknöpfe und den seidenen Anzugstoff zu kleinen, blutigen Stillleben. Ich kam an. Hinter mir schwarz verkohlte Ginsterbüsche entlang des Bahndamms und große Flächen abgebrannten toten Grases im Frühjahr. Rauchige, aschige Baumstämme und Zweige in einer bläulichen weißen Vormittagsluft. Und Stille. Graues Dornengeranke im Gegenlicht und gekrümmte Stacheln. Niemand da. Geborstener Beton von Rollbahnen. Aufblitzende Sonne im zersplitterten Plexiglas der Flugkanzeln. Als wir uns auszogen und nackt waren, sah ich über seinen ganzen mageren, weißen, siebenjährigen jungen Körper die blauen Narben verteilt. Und er lachte und zeigte sie mir, hielt mir den Arm hin und streckte ein Bein vor, auf dem sie zu sehen waren, und zeigte mit dem Finger an sich entlang und sagte: Es tut nicht mehr weh. Du kannst ruhig da anfassen. Wind weht alte Zeitungen, Staub, leere Zigarettenschachteln, weggeworfene Fahrscheine und Kinokarten über die Kreuzung. Der ganze Rest eines toten Sturms. Kippen, ranzige Dämmerungen, Stress. Gelbes Licht über Trümmergrundstücke, verkrüppelte Vegetation kriecht herum, graues Regenwasser in rostigen Konservendosen. Kreiselndes Blaulicht und Sirenengeheul, das sich am Rand der Nacht vorbei bewegt. Bonbonpapier, Plastiktüten und Kondome voll faulenden Spermas, im erloschenen Gestrüpp den schmalen Streifen am Fluss entlang. Ein Saum aus aufgeweichten Comics, scheiße verschmierten illustrierten Seiten, Unkraut und totem Gras. Schwarze, aschige Feuerstellen am Fuß der hohen Ufereinfassung des Flusses. Auf den abblätternden Häuserwänden, unter überhängendem Gestrüpp, zwischen erloschenem Neon, kaputten Fensterläden, an bröckeligen Mauerresten die Schriftzeichen der Parteien, vermischt mit den Rufnummern von Nutten. Ein Trauermarsch, der mit erhöhter Geschwindigkeit abgespielt zu einem lustigen Musikstück geworden ist. Der ganze Rest eines toten Sturms. Ich würde Ihnen gerne das Grauen zeigen, aber Sie brauchten ja nur aus dem Fenster zu sehen. Das ist Krieg. Ich hatte den Zustand nie so deutlich erfahren wie jetzt. Faules, altes Gewebe aus Wörtern und Begriffen, das sich durch die Körper rankte. Abgestandene Vergangenheit, die morgen ist. Sie brauchen nur noch die Unterschrift zu leisten. Wer ist man? Ein toter Junge, der am Fenster steht, weit draußen im Raum und winkt. Ist alles eine Illusion, nicht wahr? Schüttelt traurig den Kopf, quittiert den Dienst in dem staubigen, zerfallenen Foto, das Geschichte ist. Generationen auf verwackelten Familienfotos in schimmeligen Alben haben die Tür zufallen lassen. Und jemand nebenan faltet die Zeitung von gestern zu einem Papierschiffchen und lässt es heute in der verwischten Dämmerung den mit Jauche gefüllten Kanal hinunterfahren. Sie riefen mich von den fleckigen, aufgeschlagenen Schulbüchern im Zimmer fort auf die Straße, in den weiten Nachmittag vor der Stadt. Und da war das aufgeworfene Gelände. Ein Traum, der voller Löcher ist. Und die ganze Fläche erstarrter Schrecken, durch den wir uns hindurch bewegten. Überall waren diese Erdwälle um tiefe Trichter. Zerrissenes Metall und Stahlsplitter lagen herum, weggesprengte Bäume. Und einer sagte, pass mal auf. Es gab ein gleichmäßiges Zischen, das grünlich-blau unter dem Wasser weiterbrannte. Ich tastete mit den Fingern über die blau vernarbten Stellen, die sich exakt aus der weißen Haut des Körpers abhoben, während er lachte. Und ich hatte das Gefühl, als tastete ich über einen abwesenden Schrecken, der jederzeit wieder hervorkommen konnte. Die Stellen glänzten, und mir fiel der Geruch verschmorter Haut ein. Wir erwischten eine dieser Ratten am Rand des schlammigen, in der Hitze langsam austrocknenden Rinnsals, der sich um die Stadt schlängelte. Sie kauerte geduckt bewegungslos auf dem Schlackenweg und blinzelte in die Sonne. Und zwischen den Stockschlägen wurde die grelle Nachmittagshelligkeit in rasche Stücke zerschnitten, bis etwas roh und fleischig offen dalag. Und auf den zertrümmerten kleinen Gelenken, die aus den herausgequollenen Gedärmen und Brei aus haariger, klebriger Nässe herausstanden, blitzte scharf Sonnenlicht auf und zuckte. Und für einen Augenblick war der scharfe, beißende Geruch von Schweiß um die Gesichter. Ich wachte auf und fand mich angezogen auf dem Bett liegend in einem Hotelzimmer. Kann man den Schmerz abzählen wie einen Kinderreim? Über die Müllkippe wandert man direkt in den Himmel. Kindheit, Träume, Träume, Blutergüsse, Blutergüsse, Jugend, Jugend, abbrennendes Stangenpulver am Nachmittag, Nachmittag, Orte, Orte, etwas im Sommer bewegtes Gelb, Gelb, ein Frottiertuch, das um einen erhitzten Ziegelstein, Ziegelstein, ist. Biografie, Biografie, auseinandergenommene Gewehrkugel, Gewehrkugel, Stille, Stille, auf dem Steinfußboden des Kellers zerspringende Einmachgläser, Einmachgläser, Wörter, Wörter, Gesichter und Augen hinter der Wand, Wand, Glas, Glas, Sieg, Krieg, Schnitte, Schnitte, runtergelassene Rollläden. Ich blickte um mich. Das Deckenlicht des Zimmers war angeschaltet. Ich hatte die ganze Zeit vollständig angezogen, im Mantel und Schuhen auf dem Bett gelegen und unter dem Licht geschlafen. Ich stand auf und ging zum Fenster hinüber. Dann sah ich es wieder. Schuhe, um die Zeitungspapier gewickelt wird. Ein Kind wird vollständig angezogen am Ende eines langen Ganges. Zurück in die Zeit, in einem Wintermantel zu Bett gebracht. Es lässt eine Kröte über den Arm kriechen. Und eine Vorgartentür springt auf, während Sand und loser brauner Torfmull in die Augen rieselt, wobei jemand sich runterbeugt und sagt, du musst den Mund weit offen halten. Und glasige, leuchtende Farben gerinnen zuckend durcheinander auf der Wand hinter den Musikern, die langsam ihre Geräte zertrümmern. Stille! Das matte Schwarz einer Pistole unter den weißen, gestärkten, zusammengelegten Bettlaken im Fach des Kleiderschranks und die kleinen, pulvrigen Häufchen Holzmehl auf dem blank gebunderten Fußboden unter dem Ehebett der Eltern. Sechs. Die abgeblätterten, schwarzen Ölfarbenwände im Toilettenraum der Volksschule. Nachmittag. Eine blaue Regentonne voll Wasser. Entsetzen. Die Rasierklinge, die durch ein starr geöffnetes Auge zieht. Dunkelheit. Eine Schippe voll Glut durch das Treppenhaus nach oben getragen. Entwicklung. Der Geruch zertretenen Unkrauts, Staub und verschwitzte Gesichter, Zugpfiffe. Und weiter weg ruft immerzu jemand in das Gartenstück, bis ein Kopf in einer weißen Gummimütze. Bücher. Der geplatzte Fahrradschlauch. Freizeit. Geklautes Alteisen. Armut. Pervertiert. Erziehung. Der angehobene Stein einer Treppenstufe und darunter das Wegkriechen von grauen, schuppigen Tieren. Lärm. Langsam sinkende Eisenflocken durch ein Glas Glycerin. Hass. Am Tischbein festgebunden. Entkommen. Zurück in der Gegenwart. Ich ging durch einen Park voll Verstümmelter. Am Eingang waren zwei steinerne Kindersärge als Blumenkästen aufgestellt. Ich trat hinaus auf die Straße und da lag wieder das Gefühl eines grässlichen Unfalls in der Luft. Eine Frau schob einen Kinderwagen über den Steinplatz und beide, Frau und Kinderwagen, verströmten den leibhaftigen Unfallgeruch. Dünne Blätterschatten auf dem Asphalt. Ich tauchte die Hand in den Schatten und die Hand wurde schwarz. Es ist uns im Status der Zivilisation und in einem übervölkerten Lande nicht leicht, uns vorzustellen, dass auch die Weite an sich schon rettende Weite sein kann. Wohin? In das Menschenleere. Ist ein Traum. Wichtig ist der Hinweis, dass im Anfang der Verlust der Geborgenheit steht, der mit der sensorischen Turbulenz einhergeht. Wenn die Feindvermehrung das höchste Prinzip ist, so wird es verständlich, wie es kann, dass der sonst so liebenswürdige Pavian in einen Ausnahmezustand geriet. Ich schaltete das Fernsehgerät ein und nach der Werbesendung erschien das Gesicht eines Politikers auf dem Bildschirm. Und was haben Sie erlebt? Als ich das zweite Mal genauer hinsah, war das Gesicht zu dem syphilitischen Gesäß eines Affen geworden, das den Bildschirm füllte. Durch einen Park voll Verstümmelter. Ein früher Sommer in der Badeanstalt, wo die Beinamputierten ihre Stümpfe auf die Griffe ihrer Kriegsversorgungskrücken legten. Kinderschuhe, mit Zeitungspapier umwickelt. Das Muster grüner Neonlichter für Autopolster auf einem erloschenen Teich. Am Eingang zwei Kindersärge aus Stein. Oben immer IBM und unten läuft die Pisse raus. Ich bewegte mich tastend durch das Labyrinth gespenstisch gewordener Gegenwart. Gesichter von Freunden und Bekannten tauchten auf, stehengelassene Zeit mit Bruchstücken von Sätzen und nicht mehr ausgeführten Gesten. Die Gesichter waren zum Teil geschminkt und in manchen Augen waren die Träume zu einem gärenden, sumpfigen Gelände geworden. Ein grauer Regen aus verblichenen Notwendigkeiten. Die Aura ineinander gerinnener Bedeutungen entfaltete sich progressiv. Verwilderte psychische Umwelten ständig wechselnder Bedeutungen. Eine zitternde, insektenhafte Betriebsamkeit auf der Stelle. Sie bauten überall ständig um. Hier war eben noch ein Friseurladen. Jetzt ist es ein Tanzlokal, das bereits wieder zum Operationssaal eines Zahnarztes umgebaut wird. Danach installiert man eine Wurstbraterei. Die Gesichter und Augen hinter der Panzerglaswand schauen zu. Programm Zusammenbruch ist angelaufen. Panikorgasmen spritzen, komm. Angeschlossen an der großen Schalltafel der Stadt bewegt sich jeder im stimulierten Traumarrangement Todesmelodie durch die Gegenwart. Vergessene Schmerzszenen und Angstprospekte werden täglich neu aktiviert. Eine Kombination aus Panikorgasmus und atemloser Notdurft. Die Stümmelformen verschollener Pläne. Zunehmende Selbstverstümmelung. Ein erstarrtes Mobile aus Hass, an dem die Körper abwesend sich drehten. Ich traf Menschen, die nach permanentem Tod rochen, wie abgegriffene Geldscheine. Durch Gaskammern voll Musik gezogen. Verwischte blaue Spielhallen in einer neongefleckten Nacht. Fleischfarbenes Licht frisst ein Loch durch die Wand. Und durch die Lücke steigen blaustichige, imaginäre, nackte Körper und beginnen ihr dreckiges Wortspiel. Rotierende Larvenshow, elektronisch verzerrte Melodien. Und jemand hat unhörbar auf Stoffwechselebene Ja-Nein ganz runtergemurmelt. Ein Deliriumfleisch gewordener Wörter. Kommt's bei dir schon? Das Ticken im Hals. Jemand klopft dort an und kommt in der Kehle. Ein schmieriges Grinsen glitscht schleimig über die bloßgelegten Nerven und kriecht. Das ist das Paradies. Man braucht bloß mehr davon zu verlangen. Und eine stinkende orientalische Nachtimitation fängt an. Eine Jungenstimme, verkleidet als Mädchen, singt: Hey, Tutti Frutti, hast du mal eine Mark? Ich brauche Geld für ein Stück Kuchen auf die amerikanische Art. Und in seinem Lächeln rauscht ein ganzes Filmorchester auf. Giftig und schillernd, wie ein ausgelaufener Ölfleck auf dem nassen Asphalt. Ich bemerkte, dass ich nach einiger Zeit eng wurde. Die Organe verkrampften sich innen, sobald ich mit jemandem zu sprechen begann. Der Atem war gestaut. Ich hatte oft seltsame Gebilde gesehen von Leuten, die sich gegenseitig halb verschlungen hatten und nun als monströse, vielgliedrige, reptilienhafte Unform herumgingen, gegenseitig halb heruntergewürgt, mit diesem schnellen Wechselblick. Wenn ihr also einen Schwarzschopf mit rotem Mantel und gebrochenem Genick seht. Und das ist wie ein Essen in einem Restaurant. Habt das unangenehme, genaue Gefühl. Man bekommt hier nur garnierte Abfälle vorgesetzt. Aufstehen und gehen. Rechnungen von gestern werden serviert. So oft hatten sie gesagt, gestern war es schöner, dass es heute stimmt. Nach der Entleerung von Inhalten durch eine lange Reihe Jahrhunderte kommt jetzt die rapide Entleerung jeglicher Form. Wohin? In das Menschenleere. Ist ein Traum. Ich tastete mich noch einmal durch das gespenstisch gewordene Labyrinth der Gegenwart, in der die einzelnen Eindrücke immer zu auseinanderfielen. Ratten kamen in der Dämmerung aus Kanallöchern gekrochen und huschten über das fleckige Straßenpflaster der Innenstadt. In der phantomhaften Stille der Vororte ist das einzige Geräusch das gleichmäßige Summen der Neonlichtstäbe über der Straße. Durch den hellen Fleck schaukeln in Sturzflügen blinde Nachtfalter. Und überall das Empfinden, niemand ist da. Ich ging eine dieser schmalen, sauberen Asphaltstraßen entlang und kam zu einer Abzweigung. Ich blickte wieder die gleiche, schmale, gerade Straße entlang und alles totenstill. Vor jedem Fenster waren die Rollläden heruntergelassen, alles verriegelt. Es war, als blickte ich in das stehengelassene ferne Bild einer leeren Straße aus der Zeit am Ende des Krieges. Dieselbe leblose Stille, dieselben verriegelten Häuser und dieselbe phantomhafte Abwesenheit von Leuten. Ein klebriges, dünnes Grau sank langsam in winzigen Partikeln aus der Luft, gleichmäßig und anhaltend. Und in der fahlen, bleichen Vormittagshelligkeit, ohne Schatten und Tiefe, lag die Straßenkreuzung ausgestorben da. Die Glastüren eines Supermarktes standen offen. Verblichene Additionsstreifen quollen in bandwurmhaften Geschlängel aus den Registrierkassen in Nähe des offenen Eingangs, lange papierne Fahnen. Im Schaufenster einer Schlachterei daneben faulten auf den Porzellantellern die ausgelegten grauen Stücke Fleisch. Niemand war ringsum zu sehen. Eine grinsende Schmiere entfernte sich lautlos am Ende der Straße. Ich fiel in ein Delirium aus Angst. Wegkriechende kleine Tiere unter einer angehobenen Steinschwelle. Durch einen leeren, hellen Morgen gehen zwei Figuren die leere Asphaltstraße vor einer roten Häuserreihe entlang, aus denen weiße Bettfülste heraushängen. Sie sind an den Handgelenken aneinander gefesselt. Das Rascheln einer Seite beim Umblättern der Zeitung. Aus einem klaffenden, großen Riss im Baumstamm sickerte träge eine feuchte, grünliche Masse heraus. Und um den Riss hatten sich an den Rändern schwammige Gebilde festgesetzt. Hinter dem Haus flatterte ein Huhn, dem gerade der Kopf mit einem Beil abgehackt ist, und es schwenkt einen spritzenden roten Faden herum. Der vom Schrank gekippte Schallplattenspieler. Kaulquappen wimmelten dicht auf dem Boden um den Feuerlöschteich hinter dem rostigen Drahtzaun und wurden in eine flache, silberne Zigarettendose gesteckt. Als ich sie öffnete, tropfte eine violette Farbe auf den Boden. Gelber Rauch schlug hinter den Bäumen in die Luft und Flammen kamen aus dem stillen Bild, das immerzu runterbrannte. Nach der letzten Szene die angehenden Lichter im Kinosaal. Als ich auf den Balkon trat, sah ich gegenüber in der dreckigen, verstaubten Hausfront ein zusammengedrücktes, fleischiges Gebilde mit kurzem, gekräuseltem Haar über einem Wulst. Es lehnte in einem offenen Fenster und blickte unbeweglich auf die Texaco-Tankstelle am Ausgang der Seitenstraße, die sich nach dem frühen Schluss der Geschäfte schnell, bis auf die lange Kette auf dem Bürgersteig geparkter Wagen, geleert hatte. Plötzlich Angst, in einem Universum festgesetzt zu sein, in dem sich nichts und niemand mehr bewegt und nichts und niemand mehr bewegen kann. Eine unsinnige Wut befiel mich, die sich noch während ich hinsah verbrauchte. Wo befand ich mich? In der Ewigkeit? Unter einer Druckwelle zerspringende Fensterscheiben und eine hölzerne Vorgartentür springt auf. Mir fiel auf, dass, sobald die Betriebsamkeit aus der Straße verschwunden war, die tatsächliche Öde umso stärker hervortritt. Noch einmal wegkriechende, schuppige, flache Tiere unter einer angehobenen Treppenstufe. Mich fror. So wie man in einer größeren Menge auf ein Stück ausgekautes Kaugummi tritt und den Fuß nicht so schnell wieder losbekommt. Die Sprünge einer Katze über eine tote Maus. Sie hatten den Schmand von Liebe aufgetischt bekommen und ihre Augen blickten betrogene Opfer im Innern, kalte Küche, Boutique, Dor, Pommes frites. Du gehst durch einen erloschenen Park voll lebendig Verstümmelter. Die Szene ist eine wüste, wahllos angeordnete Komposition aus Trümmergrundstücken, einem Bahndamm, verrostende Eisen- und Stahlkonstruktionen, die in die Luft ragen. Große Plakatwände ringsum, von denen in breiten, abgerissenen Bahnen bunte Fetzen fotografierter, riesig vergrößerter Früchte und überdimensional große Gesichter herabhängen. Dazwischen klebt das aufgeblasene Foto eines nur noch wenig bedeckten weiblichen Gesäßes. Bruchstücke für eine Margarinemarke. Hier und da sind obszöne Inschriften angebracht. Unkraut ist aufgewuchert und schmale Trampelpfade verlieren sich mit Hundekot, Bonbonpapier, Zigarettenkippen und Kunststoffflaschen bedeckt, in dem aufgeschossenen Grün und zwischen Elektroherden, zerbrochenen Küchenstühlen und Fernsehgeräten. In Abständen kreisen Hubschrauber über das Gelände, das mit Spielhallen und exquisiten Modegeschäften durchsetzt ist. Im Geäst der Büsche verblichene Stofffetzen, durchgeschlissene Autoreifen, das löchrige Gewebe ausgetragener Strumpfhosen und verstaubte Plastiktüten. Vereinzelt bewegen sich Gestalten durch diese letzte Landschaft wüster Entropie mit entblößten, irrigierten Geschlechtsteilen, die leicht im Rhythmus des Herzschlags pulsieren. Ich blätterte durch die Illustrierte, ein aschiger Wochenfilm aus runtergebrannten Momenten. Eingefrorene Zeit, Ein fast totes, erloschenes Panorama. Der verschlackende Endzustand. Ich sah langsam, denn etwas war da, das mir andauernd Zeit entziehen wollte, bis die Bedeutungen weggefallen waren. Und ich sah, was ich sah. Sie handelten mit unsichtbarem Schmerz und Drohungen, von hässlich zu hässlicher, am hässlichsten eine lange, abgewrackte Straße hinunter, immer zurück. Der Trick war einfach genug. Sie näherten die einzelnen gegensätzlichen Eindrücke so dicht einander an, bis die ausgelösten Impulse zu einem Panikbrei verschmolzen. Und hin und her gezerrt auf derselben Stelle zwischen gegensätzlichen Impulsen erfolgt Zusammenbruch. Geisterhafte Schnellzüge fuhren aufeinander zu und explodierten in lautlosem Schmerz. Ein trüber, zäher Rauch verschmorten Fleisches steigt auf und legt sich über die Landschaft. Durch geborstenes Metall blicken zerrissene Gesichter. Aber man hört keinen Laut und auch jeglicher Geruch ist abwesend. Ich hielt einen zerfetzten Vorgarten gegen das Licht. Durch die Luft geschleuderte Schuhe und Handtaschen. Die ganze Kosmetikindustrie zwischen aufgewühlten Beeten, Dachziegeln, zerbrochenen Spiegeln. Ein Kühlschrank ist in den Boden gerammt und steht wie ein Überbleibsel aus einem letzten Krieg im Freien. Verbogenes Gestänge, ineinander geschobene Wagen, Eisen- und Metallsplitter. Alles war in zwei nackte Körper geschnitten, die durchschimmerten, Schamhaar gegen auslaufendes gelbes Licht. Ein breiter Streifen Strand und flockiger, loser Schaum, den der Wind vor sich hertreibt. Sie hatten wieder die schmierige Schau Sex und Tod inszeniert. Die grinsende Schmiere entfernte sich geräuschlos hinter Panzerglaswände. Die zurückgelassenen Körper bewegten sich ruckartig schlängelnd, mit eingezogenem Unterleib zur Seite, als hielte sie eine klammernde Zange in der Mitte zusammengepresst. Gegenwart, verschimmelte, nachkolorierte Ansichtsposten. Ansichtskarte. Schnell verbrennende Zeit. Zeit. Die schlackigen Rückstände eines Traums. Traum. Schaukelnde Koffer und Gepäckstücke. Gepäckstücke. Am Rande des entzündeten Bewusstseins entlang tastender Schrecken. Schrecken. Am Gehirn schmarotzende Wörter und Bilder. Bilder. Sich verrenkende Glieder. Glieder. Stammeln. Stammeln. Im leeren pendelnde hölzerne Gartentür. Durch Gaskammern voll Musik gezogen. Spielhallen, verschlissen und leer wie ein ausgeräumter Morgen im März. Ich konnte hindurchsehen auf die Jungen weit zurück, die da standen an einem staubhellen Kleinstadtnachmittag, abgehoben von weiß verblichenen Siedlungen und ausgetrockneten Sandwegen mit amerikanischen Melodien Red Sails in the Sunset über Kartoffelfelder und Komposthaufen. Die Jungen massieren sich zwischen den Beinen. An der Armbeuge ist die Haut zusammengedrückt, kennst du das? Und wirft sich zu zwei schmalen, länglichen Wülsten auf, in der Mitte ein scharf gezogener Spalt. Rosa gefärbt zieht eine Sonntagnachmittagsdämmerung über den Asphalt. Und es ist wie überall. Dasselbe reglose Bild, gestoßene Flipperkugel, aufleuchtende Zahlen. Raupen krochen massenhaft über die Hauswände. Nachdem die Hecken voll dünner, grauer Gewebe gewesen waren, zähe, winzige Netze zwischen den Verästelungen und Blätter, in denen es zuckte und durcheinander kroch, grünlich schillernde, kleine, breiige Massen auf dem erhitzten Steinplattenweg, wo jemand gegangen war. Ich las. Ratten reagieren in einer Situation der Ausweglosigkeit radikal. Ich las. Man schnitt den wilden Ratten die Schnurrhaare ab, und damit waren sie für den Tod ganz besonders anfällig. Ich las. Zahme Ratten erhalten sich, wenn sie in einen mit Wasser gefüllten Glaszylinder geworfen werden, bis zu 80 Stunden schwimmend am Leben, während die wilden Artgenossen in derselben Situation gewöhnlich, wenn sie einige Minuten im Kreise geschwommen sind, untersinken und sterben. Ich las. Wenn ihr einen Schwarzschopf in rotem Mantel mit gebrochenem Genick seht, ich wachte angezogen auf dem Bett liegend unter einer brennenden Deckenlampe auf und blickte mich um. Ich befand mich in einem Raum, der ehemals ein Hotelzimmer gewesen sein musste. Auf dem kleinen, niedrigen Tischchen neben dem Bett lagen zwei Bibelausgaben, die eine in Deutsch, die andere in englischer Sprache. Es schien nachmittags zu sein. Durch das Fenster, dessen Glas zerbrochen war und das zum Teil mit den Seiten einer verblichenen, illustrierten notdürftig geflickt war, kamen aus einem weiter entfernt gelegenen Gelände die Rufe von Jungen. Wind weht altes Zeitungspapier, Zigarettenschachteln, Fahrkarten und Kinoprogramme von gestern über eine Straßenkreuzung. Tagelang herrschte eine gleichmäßige, farblose Helligkeit. Sie war mehr eine Abwesenheit von Licht und war ohne Schatten und Tiefe. Man mochte sich noch so oft über die Augen wischen, der gleichmäßige, dünne, farblose Lichtschleier bleicher Trübhelle blieb weiter vorhanden. Hier und da sah man einzelne Gestalten an vorhanglosen Fenstern stehen und hinausstarren. Es ließ sich schwer feststellen, welche Jahreszeit herrschte. Manchmal sackte eine träge Nässe herunter und die gegenüberliegenden Dachflächen nahmen ein bleiernes, schweres Grau an, das glänzte und kam unverhältnismäßig stark aus der flimmrigen, grauhellen Abwesenheit von Licht. Verfolgungsjagden fanden statt und man konnte sehen, wie ferne Figuren über leere, verlassene Hafenanlagen liefen, eiserne Treppen hochhasteten und in menschenleeren, staubig dämmernden Lagerhallen verschwanden. Dann sah man grobporige Gesichter über einer aufgeräumten Schreibtischfläche sich hin und her bewegen. Ohne wahrnehmbaren Übergang entstand morgens die gleichmäßige, helle Farblosigkeit und sie nahm langsam am späten Nachmittag ebenso übergangslos ab. Entlang der kahlen, steinernen, hohen Ufereinfassung des Flusses reihten sich schwarze, kohlige Feuerstellen in Abständen hin. Nie vorher sah ich einen so leblosen, verlassenen Fluss durch eine Stadt ziehen. Die Szene ist Gegenwart, regennasser Atem, stickige Dunkelheit, eine chemische Nacht hat angefangen, Krieg hochgeschaukelt zwischen den Geschlechtern. Gepanzerte Käferinstinkte tauchen permutiert in der Gegenwart auf. Sie erinnern sich gewiss. Ein blank gebohnerter, gepflegter Dielenboden, Gobelins an den Wänden, unbestimmte Herkunft. Jemand serviert auf ramponiertem Porzellan Gänsehaut. Gekräuselte Sacknaht, kalte Bauern, Tomatenketchup. Die Gespräche sind gepflegt. Eine Männerstimme in Frauenkleidung tritt auf. Zwittrige Beleuchtung. Zigaretten und Fleischklöße werden angeboten. Sich regelnde Fotzen in weißen Ziegenfellen, gefiederte Blumensträuße. Jemand zeigt sein entblößtes After und heraussprießt ein Strauß blumiger Redensarten wie auf dem verschlissenen Gemälde bei Bosch. Ausgehustetes Sputum verschwindet dezent in parfümierten Kleenex. Socken, die runtergerutscht sind, werden auf der Toilette wieder hochgezogen. Man trägt langes Haar. Die Hoden sind zurechtgerückt. Jemand sagt, hör auf. Chinesischer importierter Schnaps wird angeboten und aufgebockt eine versteinerte Kopulation aus Antike, Gänsehaut und Sack. Ich bin erwachsen geworden. Grüne Seidenhosen rascheln beim Überziehen des hellen Staubmantels mit Ärmel im Raglan-Schnitt. Ich spritze ab im Geruch durchgesessener Autopolster. Ein stehengelassener Dunst aus startenden Wagen, heißgelaufenen Wagenrädern und Blech erfüllte die Nacht. Winterliche Kälte, 4:30 morgens, dreckiger Schnee. Zurück in der Gegenwart. Ich verzog mein Gesicht zu einer Grimasse. Ich murmelte, ich nehme den Kampf auf. Braune Laufkäfer gehen anfangs, Männchen und Weibchen, gemeinsam auf Jagd. Dann verbinden sie sich geschlechtlich. Ist die Paarung vollzogen, so ändert sich das Benehmen der Männchen gegenüber den gepanzerten Weibchen nicht. Diese aber werfen sich mit wahrem Heißhunger auf die Männchen und zerreißen sie, wogegen die Männchen sich nur schwach wehren. Vergeisterte, permutierte Arterhaltungsinstinkte. Krieg zwischen den Geschlechtern. Ausgeschaukelt in Form. Ich habe nie vorher den Zustand so deutlich erfahren. Eine aufgesprengte hölzerne Gartentür und ein Wall aufgeworfener Erde im Vorgarten. Das war Krieg. Sich voneinander entfernende Geschlechter. Gestern ist morgen. Ich schloss die Tür. Die Szene ist Krieg. Nie vorher habe ich den Zustand so deutlich erfahren. Ein insektenhaftes Zittern auf der Stelle. Entzündete Ränder des Bewusstseins. Wünschen Sie die Rechnung? Boutique d'Or Pommes Frites. Der Peking-Mensch entzündete rostrauchende Müllkippen. Schimmelige Rohre und Kraut-Bonbonpapier. Die Aura, ganz Gegenwart einer Stadt von großer Bedeutung in der verstaubten Abenddämmerung, fern. Ich ging durch einen Park verstümmelter Bäume. Verstümmelter Tiere, verstümmelter Menschen, neongefleckt, verstaubt mit schlackigen Wörtern, im Blick Hunger, eisig gepanzert, oben IBM und unten läuft die Pisse raus, im Mund Vergangenheit, durchlöchertes Farbband, Sternenhimmel, Rauch. Ich spritze ab, wenn du nächstes Mal mehr mitbringst, zeige ich dir, wo Liebe sitzt, auf dem Rücksitz, kippenglühend Straße hin zerfetzt. Erinnerst dich? Ein vergessener Regen. Blütenschnipsel fielen. Weiße, kurze Blätter. Weit zurück aus dem Chlorophylldach von Kastanienblättern. Lange her. Und farbiges, kleingemahlenes Holz. Sie rochen alle nach abgegriffenem Papiergeld wie tot. Die alte Show. Entweder oder, schwarz auf weiß, tierhaft, starr und traurig. Ich öffnete beide Zimmertüren. Koffer und Gepäckstücke schaukelten in dem Bus, der sich durch eine fanatisch zerfetzte Gegend bewegte. Verstaubte Büsche, untergehende Sonne, ist lange her. Eingeatmet Kohlenmonoxid statt. Wörter wie Blumen aus dem Arsch von Vergangenheit eine Falle wie. Egal, jeder geht zurück und. Anaerobe Bakterien. Summen klar von. Schwanz in der Hand so. Kommst du gewesen mit. Stümmelst als. Uhrzeit ist spät. Kümmerst mit, als hin. Ist wie von. Wehrst dich als. Weiter. Ich roch den Geruch verbrannten Papiers. Bilder und Fotos reproduziert, gingen in Flammen auf, der Schallplattenspieler fiel vom Küchenschrank, alle Musik wieder zurückverkauft und die Filme ließ ich vom Ende her laufen. Das Spiel war ganz einfach, ich konnte nicht die Tage mit dem Stammeln zärtlich eines verstümmelten Kindes zurückbringen. Licht schwelte, rosa Farben entzündet über zersprengte Kreuzung, gestern. Ich erwachte in einem zerschlissenen Raum. Es schien ein Hotelzimmer von früher zu sein. Koffer und Gepäckstücke schaukelten fern durch eine Landschaft letzter Entropie. Ich hatte ein Loch in der Zeit gefunden. Ich kehrte zurück. Ich ging eine bröckelnde Mauer mit Sprühdosen-Slogans entlang. Unkraut wucherte hoch. Aufblitzendes Staniolpapier wie ferne Schüsse. Zurück in der Gegenwart. Ferner Traumhorizont. Die Schmiere zwischen rostigen Konservendosen, Plastiktuben, vergilbten Tageszeitungen versackt. Einzelheiten klar und deutlich konturiert wie nach Regen. Frisch und kühl. Du gehst durch einen Raum. Nichts ist wahr, alles geträumt. Ferne Rufe aus einem verblichenen Raum. Und siehst hin. Weg. Fortgehen in das Menschenleere. Ist ein Traum. Ich ging. Wohin? Quer. Wohin? Sie treiben dich in die Enge. Wer sind Sie? Der andere. Wohin? In die Luft. Da sieht es genauso aus wie hier. Sie formten dünnwandige Betonhülsen, die sie um die Stämme der Bäume an den Straßen anbrachten. Schlief gut. Ich wachte in einem warmen, koksbeheizten Raum mit roten Fliesen auf. Ich aß ein frisches Ei, goss mir Pulverkaffee auf. Der Raum war still. Es gab keine Wörter, nur aus der Vergangenheit. Und die erledigte ich exakt. Ich schlief angenehm mit einer Frau, die sich auszog, und ich zog mich aus. Der Raum war still. Das Nachmittagslicht war mild und zog sich gelb durch kahles Geäst. Das Essen war gut. Ich dachte einen guten Gedanken, dass es gut war, ist. Du gehst durch einen Park voll Verstümmelter. Musik, alter Orgel, durch einen tabulaturbeheizten Raum, Griffe, blasses Regengewölk zwischen Fernsehantennen, alles lange her. Du gehst durch einen Park voll grünklebrig auslaufender Bäume aus klaffendem Riss. Du gehst über einen stolpernden Saum aus scheiße beschmierten Comics. Du tastest dich durch ein Labyrinth aus Tierlauten und stummen Farben. Du gehst durch einen Park aus vergessenen Gesichtern. Du bist in der Sonne geblendet. Du gehst über rauchende Müllkippe direkt in den Himmel. Wer bist du? Wer ist Mann? Wer bin ich? Wer kommt? Wer geht? Labyrinth aus Wörtern. Eine sanfte Schwingung des Lichts. Schnitte. Kurze, knackende Geräusche, die sehr technisch sind, wie vorher. Wenn ihr einen Schwarzschopf in rotem Mantel mit gebrochenem Genick... Die Gespensterschau nicht heute, nicht gestern, nirgendwo, niemand, nichts, stehen gelassen, erlosch. Ich sah, dass Koffer und Gepäckstücke im Mittelgang des Busses hin und her schaukelten. Draußen zog eine zerfetzte, staubige Landschaft vorbei und versank. Lautlos verblassten jungen Gesichter weiß in den schwarzen Fensterhöhlen eines zerfallenen Gebäudes, das mit Efeu und wildem Wein zugewuchert war. Licht floss in grellen, glänzenden Schüben an den Rändern ferner, durchscheinender Räume in der Luft entlang. Wind weht in barocken Schleifen, das zerfallene Lächeln von Schauspielern, Plastiktüten und Fahrscheine abgestempelt, mit dem Gefühl, niemand hier, über Straßenkreuzungen leer. Licht, zerklüftet, in gelben Flammenstürzen stand ein lebendiger Anblick der Lautlosigkeit im Raum, fern voraus. Ich kam, ein langer Weg, den ganzen langen Weg zurück, vorbei. Verblassende Seitenstraßen mit geparkten Wagen, gegen die schmieriges Grinsen Filmstar-Körper wirft, blutig rot ausgehustet, verdampften im Licht eines leeren, hellen Vormittags wie Tümpel Landregens. Hinter mir stürzte die Traumregie, blauer Narben auf mageren weißen Körpern, im leeren pendelnde Vorgartentür aus dem verstaubten Kulissenhimmel, Vergangenheit lange her, in den ausgeräumten Souffleurkasten gestriger Wörter und zerfiel. Von Comic-Gesichtern tot floss das ranzige Lächeln voll Hass wie schimmelige Geldscheine in den Rinnstein. Und weiße Seiten spiegelten blendendes Vormittagslicht wider. Besuch in einer sterbenden Stadt. Ein Hörspiel von Rolf-Dieter Brinkmann. Es sprachen Joachim Kerzel, Christian Brückner, Friedhelm Zock, Henning Gissel und Rolf Schult. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1973.